singe mein Lied nicht zum Preise, bald dieses, bald jenes Herrn. Ich singe die eigene Weise. Ich bin nicht modern. Ich bin nicht modern. Ich schere mich nicht beim Dichten um Titel und Orden und Stern. Ich lausche nur meinen Gesichten. Ich bin nicht modern. Ich bin nicht modern. Ich halte auch stets die Ekstase von meinen Gesängen fern. Ich meide die klingende Phrase. Ich bin nicht modern. Ich bin nicht modern. Ich suche mein Leben zu deuten aus meinem innersten Kern. Und nicht nach den anderen Leuten. Ich bin nicht modern. Ich bin nicht modern. Ich hätte die schönen Sachen wie Ruhm und Belohnung ja gern. Doch leider ist nichts zu machen. Ich bin nicht modern. Ich bin nicht modern. Denn ich fühle Deutsch. Ich fühle Deutsch. Ja, ich fühle Deutsch.